Ich sage nur einleitend ein paar Worte und wie wir uns das vielleicht überlegt hatten für heute und dann gebe ich auch direkt ab. Es ist völlig klar, Kuba befindet sich derzeit in der schlimmsten, heftigsten Krise seit der Revolution. Ob das so ist oder nicht, kannst du ja nachher auch noch mal was dazu sagen, aber zumindest kenne ich das von Stimmen von vor Ort, die klar sagen, das ist das, was gerade los ist, übertrifft nochmal die Phase der Sonderperiode der 90er Jahre. Seit dem 30. Januar haben die USA eine Ölblockade verhängt, um das kubanische Volk endgültig zu brechen. Ja, und man darf sich das Ausmaß, den Umfang der Ölblockade, kann man, glaube ich, nicht überschätzen. Also das betrifft die komplette gesellschaftliche Infrastruktur eigentlich. Ja, das Gesundheitswesen, die Landwirtschaft, also Nahrungsmittelproduktion, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit, eigentlich einfach alles, der Verkehr natürlich, alles hängt daran. Es gab seit dem Januar schon mehrere Blackouts und genau, das ist eigentlich nochmal eine Zuspitzung natürlich, einfach nur der Blockadepolitik der USA, die seit 1961, seit über 60 Jahren, 65 Jahre jetzt bestehen. Und die sowieso schon auch das kubanische Volk aushungert und dazu bringen sollte, so weit gebrochen zu werden, um das sozialistische, das sozialistische Regierung zu beenden. Ja. Es gibt da verschiedene Schätzungen, welche Schäden da in den letzten über 60 Jahren entstanden sind. Es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass das ein dreistelliger Milliardenbetrag locker ist, der da entstanden ist. Und jetzt überschlagen sich die Nachrichten seit Januar. Also es ist jetzt seit kurzem die Rede auch von einer möglichen Militärintervention der USA auf Kuba. Es laufen derzeit wohl Gespräche zwischen USA und Kuba. Es geht aber auch viele Dinge, die möglicherweise in dem Zusammenhang, aber auch möglicherweise nicht stehen, die jetzt passieren, wie die Öffnung der kubanischen Wirtschaft nochmal für Exilkubaner und auch die Öffnung des Privatsektors für Joint-Venture-Betriebe, die Begnadigung von Gefangenen, insgesamt auch Unruhe auf Kuba selbst. Es gab Angriffe auf ein Parteibüro der Kommunistischen Partei im März. Also es ist sehr viel in Bewegung und es ist zumindest für mich und für viele Außenstehende nicht so leicht zu verstehen, inwiefern sind diese Entwicklungen jetzt auch Teil des massiven Drucks der USA oder auch schon zum Teil Prozesse, die auch länger schon anlaufen an Transformation und so weiter. Und umso besser ist es, Marcel Kunzmann hier zu haben. Ich stelle dich nur ganz kurz vor. Du bist Autor und Journalist, schreibst unter anderem, betreibst diesen Blog Kuba heute, wie ich heute gelernt habe, Journalist für Telepolis, aber auch Beiträge für alle möglichen anderen Zeitungen und ja, profunder Kenner der kubanischen Geschichte. Hast dazu auch ja, akademisch gearbeitet und publiziert. Genau, und der Vorschlag wäre jetzt, dass wir das so machen, du einen Input machst, wir hatten so ausgemacht, um die halbe Stunde um den Dreh und dass wir das als Diskussionsgrundlage haben, um dann einfach intensiv auch in Fragen und Diskussionen zu kommen und uns wirklich zu versuchen, vor allem ja, die aktuelle wirtschaftliche, politische und soziale Situation auf Kuba nahezubringen. Soweit und dann legt gerne los. Ja, also erstmal danke für die Einladung. Genau, ich habe euch einen kleinen Input-Vortrag zusammengestellt, einfach, dass wir alle mal auf demselben Stand sind über jetzt die aktuelle Entwicklung. Ich finde, du hast schon sehr viel, sehr gut zusammengefasst. Ich mache es noch ein bisschen ausführlicher. Genau, ich weiß es gar nicht, wie lange ich brauche. Ich habe den extra für heute mal nochmal gemacht. Ich habe normalerweise einen anderen Vortrag zu Kuba, der fängt vor 6 Jahren an und ist dann sehr ausführlich, aber das ist ja nicht das, was ihr jetzt heute sucht, sondern einfach mal die aktuellste Situation und vor allem, womit die eigentlich komplett zusammenhängt. Am Ende werde ich noch einen kleinen Ausblick liefern, was mögliche Szenarien sind, wie es jetzt weitergehen könnte für Kuba. Ich glaube, das interessiert ja auch viele. Genau, also versuche mich aber relativ knapp zu halten, dass wir dann noch genug Zeit haben für Fragen, Diskussionen und ich denke, das kann man in so einer kleinen Runde auf jeden Fall auch ganz gut dann effizient machen. Genau, also erstmal stimme ich der These zu, Kuba ist momentan in der gefährlichsten Zuspitzung seit der Revolution 59. Das kann man nicht anders sagen. Die Sonderperiode ab den 90er Jahren hatte eine sehr starke ökonomische Dimension, aber jetzt haben wir eben hinzukommend noch eine militärische, geopolitische Dimension. Donald Trump hat angekündigt, er will einen Regime-Change auf Kuba durchführen. Die Frage ist natürlich jetzt auch, wie sieht das aus? Wir wissen ja, im Iran hat er auch schon Regime-Change gemacht. Also seine Definition von Regime-Change ist sehr variabel. Aber was könnte das für Kuba bedeuten? Dem wollen wir jetzt mal ein bisschen auf den Grund gehen. Kurz zur Vorgeschichte in aller Kürze. Es gibt seit 1961 bereits eine Wirtschaftsblockade der USA gegen Kuba. Und das Ziel damals war laut einem mittlerweile freigegebenen Dokument aus der Eisenhower-Administration, Zitat, Hunger, Verzweiflung und den Sturz der Regierung herbeizuführen. Zitat Ende. Diese US-Wirtschaftsblockade hat verschiedene Veränderungen erfahren. Es gab Zeiten bessere Beziehungen unter Carter zum Beispiel, dann unter Obama wieder eine Phase der Annäherung. Aber seit Trumps erster Amtszeit im Prinzip sind die USA auf Konfrontationskurs. Mit Kurzunterbrechung von Biden, der relativ wenig gemacht hat. Also es gab ein paar Lockerungen unter Biden, aber die hatten nicht wirklich großen Impact. Also er hat es nicht, wie angekündigt, die Sanktionen von Trump zurückgenommen, sondern im Wesentlichen alles so gelassen, wie es ist, mit ein paar minimalen Lockerungen. Das heißt im Prinzip, seit 2016/17 ist Kuba unter einem ökonomisch-politischen Belagerungszustand und es wird versucht, die Daumenschraube immer weiter anzudrehen und zuzudrehen. Und so sind sie auch in die Corona-Pandemie gestartet. Das war die Ausgangslage davor, wo Kuba in eine Rezession von 15% gerutscht ist durch den Zusammenbruch des Tourismus, auch durch die Krise in Venezuela. Auch das hat eine Vorgeschichte. Die Ölproduktion ging dort schon aufgrund interner Gründe zurück in den Jahren davor und damit war Kuba schon als wirtschaftlich angeschlagenes Land in die Corona-Pandemie gerutscht, hat es trotzdem geschafft, eigene Impfstoffe zu entwickeln, an der Stelle nur mal angemerkt, aber ist sozusagen aus dieser Krise nie rausgekommen und mit dem 3. Januar und der völkerrechtswidrigen Militärintervention der USA in Venezuela und der Entführung von Maduro hat sich die Lage dann dramatisch zugespitzt und ist auch dramatisch dynamischer geworden. Bei dieser Militäraktion selbst, bei der Maduro und seine Frau entführt wurden, sind 32 kubanische Soldaten gestorben, die Teil von Maduros Leibgarde waren. Daraufhin gab es in Kuba 2 Tage Staatstrauer. Und es war auch klar, dass es für die Kubaner war es auf jeden Fall ab dem Moment klar, dass es nicht dabei bleibt. Sondern bereits wenige Tage danach haben die USA angekündigt, dass der venezolanische Ölsektor komplett unter ihrer Kontrolle stehen soll. Also praktisch Venezuela keine eigenständige Außen- und Wirtschaftspolitik mehr betreiben kann und keinerlei Öllieferungen nach Kuba mehr ankommen sollen. Ziel war, die Energieversorgung Kubas möglichst abrupt zu unterbrechen, um damit ganz im Sinne, wie in dem Eisenhower-Dokument, die Krise zu verschärfen und einen Zusammenbruch Kubas herbeizuführen. Das wurde auch so offen gesagt, dass das die Strategie war. Wäre auch wenig überraschend gewesen, wenn es ein anderes Ziel gehabt hätte als das, also eine Form von kollektiver Bestrafung, um damit Proteste auszulösen, die dann zu einem Zusammenbruch der sozialistischen Regierung führen. Es gab da mehrere Szenarien, wie lange Kuba unter den Umständen durchhalten kann. Das, glaube ich, das kurzfristigste war irgendwie eine Woche. Aber mittlerweile hat man gesehen, das sind jetzt mehr als 3 Monate unter den Umständen. Dazu ganz kurz, dass ihr ein paar Zahlen habt, die wichtig zu wissen sind. Das sind nur die wichtigsten, aber die sollte man auf dem Schirm haben. Kuba hat einen Ölbedarf von 100.000 Barrel pro Tag. Davon können sie ungefähr 40.000 aus eigener Produktion decken. 60% müssen sie importieren. Die Importe waren zuletzt, also vor Januar, 70% Venezuela, 14% Mexiko und 14% Russland. Und der Rest auf dem Spotmarkt, also freier Weltmarkt, zugekauft. Das venezolanische Öl war für Kuba aus dem Grund vor allem sehr attraktiv. Zum einen war es subventioniert. Es gab einen Ärzte-gegen-Öl-Deal, nenne ich das immer. Also Kuba hatte zu Hochzeiten bis zu 30.000 Ärzte in Venezuela. Dafür hat Venezuela das Öl unter dem Weltmarktpreis und zwar zu stabilen Konditionen geliefert, auf die sich eben Kuba dann eben auch verlassen konnte. Es war sozusagen wie die Grundversorgung an Energie, die einfach unabhängig war von Weltmarktschwankungen und was für Kuba von sehr großer Bedeutung war, wie man sich vorstellen kann, wenn man so stark auch auf Energieimporte angewiesen ist. Thema Strom. Ihr habt das sicherlich auch mitbekommen von den Netzzusammenbrüchen. Also das kubanische Stromnetz ist in den letzten 3 Jahren fünfmal, glaube ich, jetzt kollabiert. Nagel mich nicht fest. Aber es waren einige. Der erste Kollaps war Ende 24, wenn ich mich nicht täusche. Aufgrund des Leistungsdefizits. Das große Problem ist, Kuba erzeugt den Strom größtenteils, der auf der Insel verbraucht wird, über sowjetische Schwerölkraftwerke, die man in den letzten 10 Jahren aufgrund der skizzierten Krise und Devisenmangel nicht ausreichend warten konnte, weswegen die Erzeugungsleistung zurückgegangen ist. Und gleichzeitig hat Kuba noch eine Option eigentlich gehabt, nämlich dezentrale Dieselkraftwerke. Die brauchen aber dann mehr als die venezolanische Grundversorgung. Und dafür hatten sie das Geld nicht mehr. Die hat man aber in früheren Jahren zuschalten können in solchen Situationen. Dadurch ist das Netz eben nur zur Hälfte ungefähr versorgt gewesen vom Verbrauch her. Und das führt zu Instabilitäten. Einerseits ist die offensichtliche Folge, dass es Stromabschaltungen gab, teilweise bis zu 18 Stunden am Tag in den Provinzen. In Havanna war es Anfang sehr viel weniger, hat dann auch in den letzten Monaten und anderthalb Jahren stärker zugenommen, ist ein bisschen gleichmäßiger verteilt. Aber trotz dieser Stromabschaltung war die Netzstabilität nicht mehr gewährleistet. Und wenn du halt ein Stromnetz hast, was nur zu ungefähr 50% ist die Schwelle, energetisiert ist, dann hast du Spannungsschwankungen und dann reicht sozusagen, wenn irgendwo eine große Spannungsschwankung passiert und dann reißt sie ein Kraftwerk mit runter, das fällt dann aus und dann zieht es alle anderen Kraftwerke mit runter und dann hast du erstmal mehrere Tage, wo man das Stromnetz dann wieder aufbauen muss, Schritt für Schritt, indem man die Kraftwerke nach und nach wieder hochfährt. Interessanterweise ist das jetzt in den letzten Monaten nur einmal passiert, seit der Energiekrise. Okay, es gab, wenn ich genau noch war, es glaube ich zwei. Es gab einen größeren und dann auch einen Teilzusammenbruch vom Stromnetz, genau. Aber es war nicht das dominierende Problem, sondern der Spritmangel. Kommen wir gleich dazu. Weil eben Kuba diese Schwerölkraftwerke mit eigenem Öl versorgen kann. Also das heißt, diese Grundlast an Strom kann Kuba mit dem Öl, was sie selbst produzieren, die 40.000 Barrel, die 40%, versorgen. Problem vom kubanischen Öl ist, es ist super schwefelhaltig und hat eine recht schlechte Qualität dadurch. Die Kraftwerke korrodieren schneller. Das heißt also, der Verschleiß ist viel höher, man muss mehr Geld für die Wartung ausgeben. Und du kannst es nicht zu Benzin, Diesel und Kerosin verarbeiten. Das heißt, bei den Treibstoffen für Fahrzeuge und Flugzeuge ist Kuba zu 100% auf Importe angewiesen. Und das ist wichtig im Hinterkopf zu halten, um zu verstehen, warum das Stromnetz relativ stabil ist, während gleichzeitig nichts mehr auf den Straßen verkehrt. Ja, wie lief das jetzt konkret nochmal ab im Januar? Also ab 3. Januar gab es keinerlei Öllieferungen mehr aus Venezuela. Gleichzeitig, also nicht das Öl im Grund, sondern weil die USA das so dekreditiert hatten. Gleichzeitig wurden Spotlieferungen, also was Kuba auf dem Weltmarkt zukauft, abgefangen von der US-Küstenwache. Es gab zum Beispiel ein Schiff, haben die Kubaner gezahlt, also mit eigenen Devisen. Es ging nicht darum sozusagen, es wurde oft auch gesagt, ja, Kuba ist ja für Öl auf Freebies sozusagen von Venezuela angewiesen, die haben ja gar kein Geld, bla bla. Und abgesehen davon, dass es ein Vertrag zwischen zwei souveränen Ländern ist, hat Kuba aber eben auch Devisen freigemacht, um sich dann eben selbst auf dem Weltmarkt zu versorgen, außerhalb von Venezuela, hat Öllieferungen in Togo gekauft, die dann aber von der US-Küstenwache abgefangen wurden. Also sind einfach nicht durchgekommen, die Schiffe wurden in die Bahamas umgeleitet. So ging das ab 3. Januar. Dann am 30. Januar hat Trump dann den nationalen Notstand ausgerufen, in der er, ich zitiere, Kuba als außergewöhnliche Bedrohung für die Sicherheit der Vereinigten Staaten, Zitat Ende, erklärt hat. Also Kuba als Bedrohung für die USA. Da muss man ein bisschen schmunzeln, wenn man das hört, aber es steht genauso auch im Gesetz. Grund ist, damit kann man einfach bestimmte Maßnahmen ergreifen, wie eben zum Beispiel jetzt die Zölle, die er gezogen hat, die Zollkarte, um andere Länder im Handel mit Kuba einzuschüchtern. Und zwar ab dem Moment hat er Strafzölle angedroht an alle Länder, die Öl nach Kuba liefern. Daraufhin hat Mexiko, das bis dahin eingesprungen ist mit humanitären Lieferungen, das zurückgezogen und eben, weil sie auch einen wichtigen Handelsdeal mit den USA hatten, das wollten sie nicht gefährden. Und die Situation hat sich weiter verkompliziert für Kuba. Mittlerweile, eine gute Nachricht, wurden diese Zölle vom obersten Gericht in den USA kassiert und für rechtswidrig erklärt. Allerdings gibt es weiterhin eben noch die Küstenwache, die zum Einsatz kommen kann. Das heißt also, im Prinzip muss ich kein Land mehr vor Zöllen fürchten. Das ist eigentlich raus. Aber das Problem ist halt auch, dadurch, wie eben die Institutionen unter Trump untergraben sind, denken halt auch viele Länder, okay, you never know, so, ja. Also vielleicht hat er dann wieder eine neue Idee oder so. Wollen wir es mal nicht riskieren, den zu verärgern. Deswegen war das, hat es keinen so großen Impact gehabt und eben die Küstenwache kommt dazu als militärisches Mittel, die Seeblockade durchzusetzen in Bezug auf Energielieferungen. Genau. Und auch noch wichtig zu wissen, Trump hat Kuba bereits im Januar 25 als eine der allerersten Maßnahmen nach seinem Amtsantritt wieder auf die Liste der Terrorstaaten gesetzt. Das ist eine einseitige US-Liste von Ländern, die aus Sicht der USA angeblich den Terrorismus unterstützen. Im Fall von Kuba ist mittlerweile auch Konsens, selbst in der rechten wissenschaftlichen Community in den USA, dass das nur ein vorgeschobener Einwand ist und da keine realen Anschuldigungen dahinter stecken. Ich glaube, die offizielle Begründung war, dass die ETA-Vertreter bei den Friedensgesprächen in Kolumbien Hotelzimmer angeboten haben, dass sie da dabei sein können. Das war sozusagen der Grund, damit hat Kuba den Terrorismus unterstützt, das war dann klar und das war sozusagen dann, dann sind sie wieder auf diese Liste gekommen, von der sie Obama gestrichen hat, dann hat sie Trump wieder draufgesetzt, dann hat sie Biden gestrichen und dann hat sie Trump nochmal draufgesetzt. Also Kuba ist in den letzten 10 Jahren 4-mal hin und her geswitcht in diesem Status. Für Kuba ist es ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn du auf dieser Liste draufstehst als Land, dann bist du praktisch ein Paria-Staat für internationale Finanzinstitutionen. Das heißt also, Banken weigern sich, Geschäfte mit Unternehmen in diesem Land abzuwickeln. Und zwar übrigens egal, ob staatlich oder privat. Also leidet vom kleinen privaten Handwerker oder Exporteur bis hin zum großen Staatsunternehmen leidet die gesamte Wirtschaft darunter. Und auch als Person ist es schwierig. Also zum Beispiel, wenn ihr längere Zeit in Kuba seid, kann ich euch nur empfehlen, holt euch ein VPN und lasst den aktiv, wenn ihr Online-Banking macht oder auf Amazon geht oder so. Weil wenn Amazon zum Beispiel oder Netflix erfahrt, dass euer Standort Kuba ist und das zu lang ist, dann kann es sein, dass euer Account gesperrt wird. Also du bist dann halt wirklich als Land ziemlich gehandicapt, was so gut wie alles angeht, was US-Konzerne und auch internationale Finanzdienstleistungen angeht. Damit ist auch klar, wie schwierig es ist für Kuba war, trotz Reformen und Dingen, die sie gemacht haben, die Wirtschaft wieder zu beleben. Weil solange du eben auf dieser Liste stehst, ist es so unipolar, wie die Welt eben noch ist. Es ändert sich ja, aber in der jetzigen Welt, in der wir noch leben, mit PayPal, Amazon und allen möglichen und SWIFT-Systemen, ist es einfach sehr, sehr schwierig. Mitte April gab es dann eben die von dir bereits angeteaserte letzte Zuspitzung. Und zwar haben mehrere Medien, unter anderem USA Today und CTEO, berichtet, dass es offenbar eine Anweisung aus dem Weißen Haus gab, Vorbereitungen für eine Militärintervention zu treffen, nach dem Vorbild Venezuelas, also mit der Entführung hochrangiger Regierungsvertreter. Und Trump hat öffentlich gesagt, dass er sich des Themas Kubas annehmen will, wenn der Iran-Krieg vorbei ist. Wann auch immer das sein wird, was ja keiner weiß und auch momentan überhaupt nicht absehbar ist. Das scheint auf jeden Fall wahrscheinlich, weil dass die USA jetzt ihre militärischen Kapazitäten in der Karibik und im Persischen Golf mit Flugzeugträgern und so weiter binden, ist unwahrscheinlich. Bei Venezuela haben sie ja auch 8 Monate lang Vorbereitungen treffen müssen mit geheimdienstlicher Auskundschaftung und eben mehrere Flugzeugträger, die da vor der Küste waren. Und bei Kuba ist die zu erwartende Gegenwehr, würde ich jetzt mal behaupten, mit der sie intern rechnen, deutlich größer als die von Venezuela. Obwohl es ein kleineres Land ist, aber die Militärberater werden ihnen wahrscheinlich sagen, dass sie da mit mehr Gegenwehr zu rechnen haben. Also wird wahrscheinlich, solange die US-Streitkräfte im Persischen Golf gebunden sind, da nur an Vorbereitung gearbeitet. Und die Frage ist eben auch, wird die Option gezogen oder nicht? Das ist wieder mal das klassische Trump'sche Spiel, was wir jetzt sehen. Es ist einerseits Diplomatie, es gibt offiziell Gespräche seit ein paar Wochen, die stattfinden, und auf der anderen Seite eben militärische Vorbereitungen, sodass eben alle Optionen aus Trumps Sicht auf dem Tisch liegen. Genau, bei den Gesprächen ist vielleicht nochmal interessant reinzuschauen. Da geht es im Prinzip darum, Rubio, der US-Außenminister, hat eine Wählerbasis in Florida, er ist selbst Ex-Kubaner, und die ex-kubanische Wählerbasis dort will von ihm eigentlich, dass das Land vollkommen umgekrempelt wird, seinen sozialistischen Charakter verliert, vielleicht altes Eigentum wieder zurückgegeben wird, das nach der Revolution enteignet wird. Und das sind also diese Erwartungen, die da sind, bis hin zum Annexionismus, dass Kuba als 51. Bundesstaat Teil der USA wird, vielleicht mit so einem ähnlichen Status wie Puerto Rico. Das ist aber klar, dass das nicht auf diplomatischem Wege zu erreichen sein wird. Das haben sie auch gemerkt. Sie haben da auch niemanden gefunden in der Regierung, der da bereit ist, irgendwie Hochverrat zu spielen und dann Díaz-Canel oder Raúl Castro auszuliefern und dann so eine Art Vichy-Regime für die USA dort zu installieren. Deswegen laufen die Gespräche so über die Kanäle jetzt weiter. Kuba hat da Gesten des guten Willens gezeigt immer wieder. Sie haben 2000 Gefangene amnestiert, haben verschiedene Reformen umgesetzt, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, haben den USA angeboten, dass US-Unternehmen und Ex-Kubaner auch an der Entwicklung der Wirtschaft beteiligt sein können. Aber das reicht Rubio nach allem, was wir wissen, nicht, sondern er will wirklich einen Systemwechsel. Der ist eben auf diplomatischen Wege mit Kuba nicht zu machen. Deswegen wahrscheinlich parallel dazu die militärische Drohkulisse, die jetzt aufgefahren wird. Das ist so der jüngste Stand. Genau, wir hatten vorhin erwähnt, es gab einmal Ausschreitungen bei einem Parteibüro in Ostkuba, das in Brand gesetzt werden sollte. Und es gab Schnellboot aus Miami mit 10 schwer bewaffneten Leuten, das vor die Küste gekommen ist, von der kubanischen Küstenwache abgefangen wurde. Es gab einen Schusswechsel, 4 Tote. Und da stellt sich auch die Frage, natürlich, man kann sich vorstellen, das Meer vor Kuba ist wahrscheinlich ziemlich engmaschig überwacht von Seiten der US-Küstenwache. Ob die das gewusst haben, ob es bewusst durchgelassen wurde, wie das überhaupt durchkommen konnte. Aber das war ein Beispiel für verschiedene, ich nenne es mal private Initiativen, die es auch in den letzten Jahren immer wieder gab. Vor 3 Jahren gab es einen Jetski-Zwischenfall, wo jemand mit einem Jetski aus Miami gekommen ist, auch ein paar Waffen, der wollte da eine Widerstandszelle dann aufbauen und um US-Militärunterstützung beten. Das Drehbuch für so eine Aktion wäre dann, also den Leuten ist klar, dass sie nicht den Guerillakampf wie vor der Revolution wiederholen können, da würde ihnen auch die Unterstützung fehlen von der Bevölkerung, sondern es wäre eher so eine Aktion wie bei der Invasion in der Schweinebucht. Das heißt also, militärisch irgendwie ankommen, ein gewisses Gebiet erobern und dann ganz schnell um Hilfe aus den USA rufen, zu sagen sozusagen, wir brauchen jetzt unbedingt Luftunterstützung, um damit einen Vorwand für eine US-Militärintervention zu liefern. Also das ist die Strategie, die solche Sachen haben. Nicht, dass sie jetzt selber glauben, sie könnten damit jetzt irgendwie, also so weltfremd sind sie nicht, dass sie das sich so vorstellen, sondern eben eine Art Mini-Schweinebucht. Ich habe es Invasion in der Meerschweinchenbucht genannt. Aber das war das, was im Februar passiert ist. Also das sind so die geopolitischen Rahmenbedingungen. Jetzt die Frage, wie hat Kuba auf die Lage jetzt intern reagiert? Also seit Ende Dezember kamen praktisch keine Öllieferungen mehr an. Eine Ausnahme, ein russischer Tanker ist durchgekommen, Ende März mit 730.000 Barrel. Das entspricht zu normalen Zeiten ungefähr ein Drittel des monatlichen Bedarfs von Kuba. Jetzt gibt es aber seit Februar sehr starke Rationierungsmaßnahmen. Was bedeutet das konkret? Der Verkauf von Diesel an Privatpersonen wurde gestoppt. Benzin kann man nur noch gegen Devisen kaufen und auf 20 Liter pro Person beschränkt. Momentan gibt es aber auch keinen Benzin groß zu kaufen. Also das steht auf dem Papier, aber de facto ist der Verkauf von Treibstoff ausgesetzt. Es gibt natürlich einen Schwarzmarkt, aber auch da sind die Preise zuletzt, als ich nachgeguckt habe, bei 8, 9 Euro pro Liter. Busse und Züge werden massiv ausgedünnt. Der Fährbetrieb auch auf die Insel der Jugend wurde stark reduziert. Gleichzeitig hat man im Bildungssystem ist man auf eine Hybridlösung zurückgegangen, dass man mehr Homeoffice macht in den Büros auch. Bei Schulen, Universitäten, wo das möglich ist, ein hybrides System, teilweise online, teilweise Präsenz, um eben unnötige Anfahrten zu reduzieren. Wer aufgepasst hat in den letzten Wochen, wird merken, das sind auch teilweise Empfehlungen, die die Internationale Energieagentur angesichts der Ölkrise jetzt durch den Iran-Krieg Wochen später rausgehauen hat. Also hat Kuba sozusagen das jetzt auch ohne es zu wollen, ohne es zu wissen, vorweggenommen. Das sind Maßnahmen, die greifen teilweise jetzt eben aus anderen Gründen auch in Südostasien, wo eben die Ölkrise jetzt massiv reinhaut. Aber in Kuba eben noch weitaus drastischer. Und ein weiterer, wie wirkt sich das auf den Alltag aus? Genau, das ist auch eine wichtige Fragestellung dazu noch. Zum einen, die Straßen sind weitgehend leer. Man kann heute auf großen Straßen in Havanna praktisch spazieren gehen. Es gibt Elektro-Tricyclos, so Dreiräder, die fahren, auch als Taxiersatz. Transportpreise sind natürlich massiv auch angestiegen. Das Gesundheitssystem ist unter massivem Druck, weil Operationen verschoben werden müssen. Das hat auch schon zu verhinderbaren Todesfällen geführt, weil einfach nur noch Notfalleingriffe durchgeführt werden können. Mangels Energie und mit der Priorisierung, die man hat. Sozialsysteme leiden natürlich massiv. Also auch Bildungsqualität natürlich lässt nach. Mit hybriden Modell kennt man aus Corona und alles. Die Leute kochen mehr mit Holz, mangels Gas. Es gibt jetzt auch einen größeren Markt für Holzkohle. Was früher in den Export ging, wird jetzt auch heimisch verbraucht. Und ja, alles ist einfach schwieriger, komplizierter geworden. Aber trotzdem ist der Alltag nicht zusammengebrochen. Das hat viele Leute überrascht. Mich nicht ganz so sehr, weil ich sage immer, es gibt eigentlich keine Gesellschaft, die so sehr auf Engpässe und schwierige Lagen vorbereitet ist wie die kubanische. Also ich würde mal sagen, wenn bei uns ähnliche Maßnahmen in Kraft wären, würde wahrscheinlich das Chaos ausbrechen. Die Leute würden total übellaunig sein und ausrasten, wenn auch nur ein Drittel dieser Maßnahmen bei uns in Kraft wäre. Ja? Also dann könnte man direkt Neuwahlen ansetzen. Ja? Stell dir das mal vor, was ich gerade genannt habe an Maßnahmen. Das ist ja deutlich drastischer als alles, was überhaupt diskutiert wird. Im Worst Case bei uns, für was die Energiekrise angeht. In Kuba wird das mit, ja, man muss sagen, natürlich auch eine Ermattung wahrgenommen. Man kennt halt, das Land ist seit Jahren im Dauerzustand, Krisendauerzustand. Das ist jetzt eben dann der nächste Eskalationsschritt sozusagen. Aber man ist das eben auch gewohnt und entsprechend wird das ziemlich achselzuckend, will ich nicht sagen, weil die Leute sind natürlich sehr frustriert, sehr angefressen, aber eben mit sehr viel Gleichmut, sage ich jetzt mal, aufgenommen und entsprechend diszipliniert im Alltag, wird der Alltag so weit eben umgestellt, wie es einfach dann erforderlich oder möglich ist. Das zu den Maßnahmen. Genau, dann noch die Frage, was hat sich eigentlich noch an Reformen getan? Auch noch mal ein Punkt. Kuba hat auch mit einigen Reformprojekten, die sie ohnehin schon in der Pipeline hatten, haben sie beschleunigt. Der Versuch dahinter ist, glaube ich, zweierlei. Zum einen will man natürlich maximal jetzt versuchen, mit den Reformen gegenzusteuern. Also, dass die Wirtschaftskrise, der Tourismus ist jetzt wieder komplett zusammengebrochen, wie ihr euch vorstellen könnt. Ganz viele Airlines haben Flüge gecancelt. Also, um diese Effekte abzufedern, ist der eine Gedanke und der andere Gedanke ist eben auch mit Blick auf die Verhandlungen mit den USA zu sagen, hey, guckt her, wir tun was, wir gehen auf euch zu, wir sind bereit, in verschiedenen Bereichen da auch euren Wünschen, sage ich jetzt mal, entgegenzukommen, ohne aber gewisse Grenzen, was die nationale Souveränität angeht, zu überschreiten. Man muss sagen, viele dieser Reformen waren ohnehin schon geplant. Man hat sie jetzt aber eben vorgezogen. Also, ein Bereich ist, Unternehmen dürfen erstmals eigenständig Treibstoff importieren. Vorher waren eben alle Importe zentral über die staatliche Ölfirma. Jetzt kann auch dezentral Treibstoff eingeführt werden. Stromerzeuger kann jetzt jeder sein, ob Privatpersonen oder Kleinunternehmen können sich auch Solarpaneele aufs Dach klatschen und den Strom auch direkt an Dritte verkaufen, ohne Umweg über den Netzbetreiber. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwo eine kleine Fabrik habe und habe Solarpaneele drauf, kann ich ja auch jetzt den Strom an meine Nachbarn liefern und muss ihn nicht vorher erst ans Netz einspeisen, wo ich fast nichts für kriege, weil die Einspeisevergütung ist immer noch extrem niedrig. Da müssen Sie mal dringend nachjustieren in dem Bereich. Und es wurden sämtliche Zölle für erneuerbare Energien abgeschafft. Private Wirtschaftsakteure und Auslandsinvestoren haben flexiblere Konditionen bekommen, zum Beispiel im Bereich Bergbau oder Hotelbepachtung, um da eben mehr Investoren anzulocken. Und die Auslandsgemeinde kann an Investitionen beteiligt werden. Und beispielsweise zum ersten Mal können Leute mit dem Status eben Auslandskubaner auch in Kuba Unternehmen besitzen. Das gab es vorher nicht. Lokale Gemeinden, also Kommunen, bekommen mehr Autonomie, können größere Entscheidungen treffen, auch was zum Beispiel die Vermarktung von Lebensmitteln angeht. Da gab es eine Dezentralisierung. Das Monopol von Acopio, dem Lebensmittelabnehmer, wurde aufgebrochen und KMU und Kooperativen können jetzt auch eigenständig als Agrarhändler agieren, aber mit vorheriger Genehmigung durch das Wirtschaftsministerium. Und ein ganz wesentlicher Schritt, es wurde im Dezember, das war aber schon vorm Januar, aber ich erwähne es hier trotzdem, weil es eine recht neue Maßnahme ist, ein Devisenmarkt eingeführt. Das heißt, es gibt jetzt also einen fluktuierenden Wechselkurs für die Bevölkerung, zusätzlich zum 120er, den es vorher gab. Damit hat Kuba jetzt 4 Wechselkurse. Aber der letzte ist eben wichtig, weil das der Kurs ist, mit dem man dann actually auch an Devisen kommt über einen staatlich legalen Kanal, was es vorher nicht gab. Vorher war das alles über den Schwarzmarkt und informell und der Staat war praktisch vollkommen draußen und das war alles auf der Straße. Und jetzt gibt es da offiziellen Kanal, der auch Unternehmen zugutekommen soll, damit die über eingetauschte Devisen Mittel haben, womit sie Importe bezahlen können, was eines der großen Probleme war. Ja, dann als letztes noch zur Frage, was hat das eigentlich alles für Reaktionen ausgelöst? Es gab vor allem aus Russland und China Rückhalt für Kuba. Russland hat als einziges Land danach Mexiko Öl geliefert. Zuerst mit einem Schiff, das unter einer fremden Flagge fuhr. Da war dann aber auch schnell klar, dass das nicht durchkommen würde. Aber dann haben sie eben eins geschickt, die Anatoli Kolotkin, die unter russischer Flagge gefahren ist. Und das hat sich dann die US-Küstenwache nicht getraut abzufangen. Trump hat das dann ganz großmütig als humanitäre Geste und so weiter dargestellt. Aber es ist, glaube ich, klar, dass er keinen Konflikt mit Russland, mit einem unter russischer Fahne stehenden Schiff vor der eigenen Küste militärisch riskieren wollte. Genau. Und Russland hat wiederholt sich geäußert, dass sie eben jede militärische Intervention der USA ablehnen. Wie das jetzt am Ende durchgesetzt würde, steht auf einem anderen Blatt. Aber sie stellen sich da eben verbal und mit Energielieferungen hinter Kuba. China wiederum hat sich auch natürlich verbal hinter Kuba gestellt, und Unterstützung zugesagt und tut das vor allem in Form von finanzieller Hilfe und der Lieferung von Solarenergie, Solarpanelen. Also Kuba betreibt seit Anfang letzten Jahres ein massives Programm zum Ausbau der Solarenergie. Es sollen 2000 Megawatt insgesamt bis 2028 Solar erzeugt werden mit 52 Solarparks übers Land verteilt und das wird ausschließlich über chinesische Technik bewerkstelligt und eben auch mit vorteilhaften Handelskrediten und zuletzt eben auch Schenkungen. Im Januar gab es einen chinesischen Notfallkredit in Höhe von 80 Millionen US-Dollar. Das ist schon kein Pappenstiel. Und Reislieferungen, die ungefähr einen Monat gereicht haben, also für die gesamte Reisversorgung Kubas aber, wurde praktisch einen Monat lang komplett von China bezahlt und auch physisch geliefert. Und es gibt jetzt weitere Unterstützung in Form von Batteriespeichern, womit das Stromnetz stabilisiert werden soll, die auch nicht billig sind eben. Und da gibt es jetzt auch entsprechende Schenkungen aus China. Darüber hinaus gab es einen Hilfskonvoi Nuestra America von NGOs, unter anderem Jeremy Corbyn war dabei, Greta Thunberg war ein bisschen involviert in das Projekt von so Progresso International, der Initiative. Die sind Ende März in Havanna angekommen, haben auch Solarpaneele dabei gehabt, aber das war jetzt ein so ein kleines Bötchen, das war jetzt mehr die politisch symbolische Ebene als die materielle, die da eine Rolle gespielt hat und hat das Thema ein bisschen ja, präsenter gemacht. Sodass jetzt vor wenigen Tagen sogar Friedrich Merz neben Lula gestanden hat und gesagt hat, eine Militärintervention in Kuba sieht er keine Gründe, die es rechtfertigen würden für. Das war dann auch das erste und einzigste Mal, dass ich ein X-Post vom kubanischen Außenministerium mit einem Merz-Zitat gesehen habe. Das haben sie dann gleich gerepostet, weil bis auf Spanien hat sich da Europa auch sehr bedeckt gehalten. Also Spanien, klar, war zu erwarten. Die haben sich zumindest verbal und mit humanitärer Hilfe eingebracht. Der Rest Europas hat eher so die Füße stillgehalten. Deutschland eben auch bis jetzt und wird auch weiterhin die Füße stillhalten. Ich glaube, das war eher, weil Lula daneben stand und dann konnte Merz sich da jetzt nicht die Blöße geben vor Lula irgendwie zu sagen, naja, komm, ist mir eigentlich egal. Und ansonsten, natürlich, Mexiko spielt eine sehr wichtige Rolle. Sie haben mehrfach angeboten, dass sie, also Mexiko produziert eigenes Öl und wie wir vorhin gelernt haben, auch wichtiger Öllieferant gewesen, dass sie humanitäre Lieferungen mit Erdöl liefern wollen, was die USA immer wieder abgelehnt haben. Aber Mexiko stünde sozusagen bereit, da was zu tun. Claudia Scheinbaum ist da relativ engagiert. Lula selbst verbal auch engagiert, aber so praktisch gesehen bin ich etwas überrascht, dass da doch relativ wenig jetzt von Brasilien kam an. Weil zum Beispiel Dinge wie jetzt medizinische Güter und so weiter könnte man liefern. Die werden nicht abgefangen, aber da kam jetzt von Brasilien relativ wenig, im Unterschied eben im Kontrast zu Mexiko beispielsweise. Ja, genau, das ist so im Wesentlichen die Lage. Also um es festzuhalten nochmal, Kuba führt gerade einen Überlebenskampf eigentlich an zwei Fronten. Zum einen die physische Austrocknung der Wirtschaft, die sich gegen die gesamte Bevölkerung richtet, auch wenn von Exilkubanern immer wieder betont wird, ja, das sei ja einfach nur gegen die Regierung, um einen Regime-Change vorzubereiten, aber es trifft jeden und jede Einzelnen in Kuba und ist damit auch eine humanitär völkerrechtswidrige Aktion als Blockadepolitik. Und zum anderen eben die militärische Dimension, von der wir nicht wissen, wie sie sich genau weiterentwickeln wird und was da noch kommen kann. Gleichzeitig ein wichtiger Aspekt, den man gleich in der Diskussion vielleicht noch vertiefen kann. Die USA haben kein Interesse an einem vollständigen Zusammenbruch Kubas im Sinne von, dass der Staat aufhört, Staat zu sein. Das würde nämlich eine Migrationskrise auslösen, 120 Kilometer vor der Küste von Florida, die mit Blick auf die Midterms sehr unpassend kämen für Trump. Das heißt, meine These, die stelle ich jetzt mal in den Raum, ist, dass die USA eher wie in Venezuela eine Art kontrollierten Regime-Change haben wollen, also mit einem Austausch von einigen Personen und Prämissen, aber eben keinen radikalen Regime-Change oder eben eine andere Art von, ich nenne es Vichisierung Kubas, erreichen wollen, ohne eben einen vollständigen sozioökonomischen Kollaps. Das stellt sich mir so dar, dass das die Strategie ist und dass sie eben selber noch nicht wissen, wie sie das jetzt am besten erreichen, weil sie eben merken, dass sie da in Kuba auf Granit beißen. In Kuba selbst siehst du eben im Unterschied auch zum Exil ganz andere Stimmen. Viele sehen natürlich, wie schwierig die Lage ist, wünschen sich auch Veränderungen von ihrer eigenen Regierung. Aber Annexion und 51. Bundesstaat werden wollen, hört man in Kuba doch sehr selten. Und ist mehr eine Sache, die aus dem Exil heraus sehr stark gepusht wird. Und es wäre für jede kubanische Regierung, egal wie sie aussähe, eigentlich nicht vermittelbar politisch, das Land, sage ich mal, in die USA zu integrieren, nationale Souveränität aufzugeben oder grundsätzliche Errungenschaften der kubanischen Revolution wie kostenloses Bildungs- und Gesundheitswesen aufzugeben. Das ist einer der Gründe, warum auch viele Reformen gemacht wurden, um genau diese zwei Dinge aufrechtzuerhalten, weil das, sage ich mal, zum Gesellschaftsvertrag in Kuba gehört. Und egal, wer Kuba regieren würde, würde sich wahrscheinlich keine zwei Wochen an der Macht halten, wenn er dort das Land nach 60 Jahren Sozialismus in eine neoliberale Dystopie verwandeln würde. Da ist auch in Kuba so viel Geschichtsbewusstsein und auch Bewusstsein um die lateinamerikanische Realität vorhanden, dass das auch ein Faktor ist, den sicherlich auch die USA mit einpreisen müssten. Ob Trump soweit das dann auch durchdenken würde, bezweifle ich eben. Aber das wird sicherlich in den Briefings stehen, die ihm vorgelegt werden. Ob er sie liest, ist halt dann die Frage. Ja, und die Haltung der kubanischen Regierung ist, man setzt auf Dialog, aber ist nicht bereit, den Sozialismus, die Revolution oder die nationale Souveränität aufzugeben. Und man versucht eben durch eigene Möglichkeiten, die man hat, eigene Hebel und internationale Unterstützung und internationalen Druck, auch bei den Vereinten Nationen, dort weiter zu überleben, mit Blick auch auf die Midterms im November, wo für Kuba wahrscheinlich sowas wie ein Aufatmen passieren wird, weil davon auszugehen ist, dass Trumps Handlungsfähigkeit eben dadurch eingeschränkt ist, wenn er die verliert, wonach es ja momentan aussieht aufgrund der ganzen innenpolitischen Probleme, jetzt auch durch den Irankrieg ausgelöst. Also das ist die kubanische Strategie, ist im Prinzip durchhalten bis November. Ja, aber von essentieller Bedeutung ist eben jetzt, wie reagiert die Weltgemeinschaft, wie viel Unterstützung bekommt Kuba, wie werden andere Länder sich dort weiter verhalten und kann das eben gelingen? Soweit von meiner Seite. Ja, erstmal danke für diese sehr informative Input, wirklich. Du hast gesagt, dass du hast nicht, für dich erstmal nicht überraschend zu sehen, dass die Stimmung in Kuba also gut ist oder dass der Alltag normal weitergeht. Genau. Kannst du das ein bisschen ausführlich erklären, was du meintest, dass diese Leute sind lange für einen Kampf vorbereitet. Mhm. So, kannst du das ein bisschen mehr erklären? Was du damit meinst? Ja, also die jüngere kubanische Geschichte setzt ja ein, oder man kann sie dort einsetzen lassen mit der Sonderperiode in den 90ern nach der Auflösung der Sowjetunion. Und seitdem ist das Land eigentlich immer einer ein oder anderen Form von Krise ausgesetzt. Es lief mal wieder besser eben während der Obama-Jahre, aber man ist eben nie zu dem Lebensstandard zurückgekommen, wie er in den 80ern war. Viele junge Leute kennen halt auch nichts anderes als Krise, was auch sehr schlimm ist, muss man sagen. Viele Leute sind deswegen auch ausgewandert. Können sich nicht vorstellen, eine Familie in Kuba zu gründen. Aber auf der anderen Seite ist eben eine gewisse Resilienz auch entstanden. Das heißt, wenn du zum Beispiel dir vorstellst, du bist aufgewachsen schon als Kind, dass es gewisse Dinge nicht gab, dass es immer mal wieder Verschärfung von Sanktionen gibt, von dem Imperium Next Door sozusagen. Also damit bist du von klein auf aufgewachsen. Und auch mit Energiekrisen, dass es Lieferengpässe gibt. Also es gab ja eine Zeit zwischen 1990 und Hugo Chavez, wo Kuba auch kein Öl bekommen hat und wo eben auch kein Transport war. Und das ist jetzt zum Beispiel unsere Generation, sage ich jetzt mal, die Millennial-Generation kennt genau das in ihrer Kindheit. Die hat da noch Erinnerungen dran. Und wenn du mit sowas aufwächst, hast du natürlich, sage ich jetzt mal, eine andere Resilienz, wenn du dann von deinen Eltern auch erzählt bekommst, guck mal, das war damals so und so und wir hatten schon mal diese Zeit und haben das schon mal überstanden, als wenn du, sag ich jetzt mal, aus der Bundesrepublik kommst und für dich sowas eine sehr abstrakte, weit hergeholte Sache ist. Und das ist eben diese gesellschaftliche Resilienz, das ist das eine. Und das andere ist eben auch, die Strukturen sind darauf ausgerichtet. Es gibt eben die Möglichkeit, zentral zu steuern, wie Ressourcen verteilt werden, wie entsprechend geguckt wird, dass bestimmte Dinge priorisiert werden. Die Leute wissen auch, wie das funktioniert. Das ist zum Beispiel auch jedes Mal von einem Hurricane so, dass entsprechend die Notfallpläne greifen und auch Treibstoffzuteilungen entsprechend umgeschichtet werden und so. Also das ist alles, die Mechanismen sind da eingespielt, sowohl eben als auf individueller Ebene bei den Leuten, als eben auch auf Ebene der Institutionen. Ich sage immer, es gibt kein Land, das ich kenne zumindest, und es, glaube ich, gibt auch sonst keins, das Krisenmanagement so gut kann wie Kuba. Also ich habe mal einen Artikel geschrieben, der hieß, von Kuba lernen heißt überleben. Die Überschrift würde ich heute doppelt unterstreichen. Egal, welche Krise du auf dieses Land wirfst, sie überleben einfach und schaffen es dabei, die größtmögliche Zahl an Menschenleben auch zu retten. Sei es Covid, sei es Energiekrise der 90er Jahre, sei es die jetzige Krise oder ein Hurricane. Sind einfach ein verdammt resilientes Land, muss man sagen. Und wie schätzt du das, um bei der Frage zu bleiben, politisch ein? Du hast eigentlich gesagt schon ein bisschen was dazu, aber gibt es dazu auch in einem längeren Zeitraum Tendenzen eigentlich abzurücken von der Unterstützung der kubanischen Revolution? Oder wie verankert ist diese Revolution in der Breite, aber auch in der Partei und in der Regierung? Wie schätzt du das? Ist zu diesem Vorfall da, zu diesem Angriff auf das Parteibüro, irgendwas Konkreteres inzwischen rausgekommen, was der Hintergrund ist? Also, die gibt es, die Tendenzen, auf jeden Fall. Es wurde in den letzten Jahren sehr viel mit den Füßen abgestimmt über diese Frage. Also, es gab über 1 Million Menschen, die Kuba verlassen haben in den letzten 5 Jahren. Es war die größte Ausreisewelle seit den 90er Jahren. Und viele junge Leute eben gerade, die sagen, okay, ich weiß, wie es ist, man kann hier irgendwie überleben, aber das reicht mir nicht, ich will eine Familie gründen zum Beispiel und haben schon Familie in den USA und sehen dann dort ihre Möglichkeit, ihr Leben neu aufzubauen, eine bessere Perspektive. Ob die immer so eintrifft, es steht auf einem anderen Blatt, gibt viele Fälle, wo das geklappt hat, aber auch viele Fälle, wo es nicht geklappt hat, aber man will auf jeden Fall dann was anderes und viele haben das in den letzten Jahren eben mit Blick auf Auswanderung Richtung USA, aber auch nach Spanien gemacht. Und gleichzeitig setzt natürlich auch innerhalb Kubas eine gewisse Ermattung und Ermüdung ein. Das ist ganz klar. Also das politische Bewusstsein, Unterstützung auch für die kubanische Revolution ist nicht auf dem Niveau, wie sie zum Beispiel in den 80er Jahren war, weil viele junge Leute kennen eben, wie vorhin beschrieben, nichts anderes mehr als Krise. Während Ältere sich noch daran erinnern, wie in den 80er Jahren beispielsweise, man nennt sie die Jahre der fetten Kuh, weil damals gab es ein großes Kuhzucht-Milchprogramm, andere Geschichte, aber wie in diesen goldenen Jahren der Revolution eben viele Dinge aufgebaut wurden, Polikliniken entstanden sind, die Löhne sehr viel mehr Kaufkraft hatten, das Leben sehr viel leichter und voller war, als es heute ist, und von sehr viel weniger Entbehrung geprägt war. Wer sich daran nicht erinnert, hat, würde ich jetzt mal sagen, statistisch messbar ein anderes Verhältnis zum politischen System im Durchschnitt. Das würde ich auf jeden Fall so einordnen. Und die andere Frage mit dem Parteibüro, da gab es Ermittlungen von Seiten des Innenministeriums in Kuba, die ergeben haben, dass da offenbar, also dass die Leute erstmal betrunken waren und Geldsendungen aus dem Ausland eine Rolle gespielt haben sollen. Eine konkrete Beteiligung, jetzt nachrichtendienstlich von Seiten der USA oder so, wurde da nicht ermittelt oder kam nicht bei raus. Das war im Prinzip die zwei Sachen, die sie dann als Ermittlungsergebnis genannt haben. Ja, man hat es ja auch bei den Protesten zum Beispiel 2021 gesehen, bei Covid. Also es gibt einen Punkt, sage ich mal, wo die Stimmung von der beschriebenen Ermattung und Ermüdung auch in offene Wut und Rebellion umschlagen kann, wenn es dann einfach gar nicht mehr anders geht. Beispielsweise 11. Juli 2021 war die Lage, es gab Covid-Lockdown, es gab Stromsperren und du konntest nicht wirklich raus und irgendwas machen. Das heißt, dann saßst du dann teilweise als siebenköpfige Familie in einer viel zu kleinen Wohnung und du hattest aber auch keinen Strom und alles war zu. So. Und es gab gleichzeitig nichts zu kaufen und die Preise sind massiv gestiegen. Da ist den Leuten einfach die Hutschnur gerissen. Und so gab es dann auch diese massive Beteiligung an den Protesten damals zu erklären. Was wir jetzt sehen, sind mehr eben solche vereinzelten Proteste, dezentral. Während eben gleichzeitig aber auch vielen Leuten klar ist, dass erstmal, was die Ursache der jetzigen Situation auch ist. Das war 21 nicht so eindeutig, muss man sagen. Weil da viele Faktoren zusammengekommen sind. Und jetzt ist es aber auch relativ klar und man hat eben einerseits auch dieses Trotzgefühl bei manchen wieder, dass man sagt, okay, jetzt wollen wir eigentlich den USA nicht gerade das geben, was sie wollen, wenn sie es jetzt gerade so provozieren auf diese Weise. Also Trump hat da auch, muss man sagen, aus seiner Sicht einige grobe Fehler gemacht. Zum Beispiel, als er gesagt hat, dass er Kuba übernehmen will. Das lässt natürlich bei einem Volk, das in der Schule vom US-Annexionismus ab der ersten Klasse gelernt hat, José Martí und Kampf um die Unabhängigkeit, selbst beim Ungebildetsten, sage ich mal, einige Alarmglocken schrillen. Und das führt natürlich auch zu einem Rally-Behind-the-Flag-Effekt, wie man das in der Politikwissenschaft nennt. Also, dass die Leute dann sagen, nee, jetzt gerade nicht, jetzt nicht in dem Moment. Du sagst, die kubanische Regierung ist dialogbereit und hat irgendwie auch diese Gesten des guten Willens gemacht, zum Teil. Und ich frage mich so ein bisschen, wie schätzt du das ein? Also ist das überhaupt wirklich erfolgsversprechend? Ist das eine Taktik, die funktioniert? Zeigt nicht das Beispiel mit diesem russischen Schiff zum Beispiel, dass man auch mit einer offensiveren Herangehensweise und Umgang mit diesen Drohungen der USA ja auch zeigen kann, dass das zum Teil eben auch leere Drohungen sind oder dass sie eben gar nicht viel mehr machen können. Ich meine, der Handlungsspielraum ist total gering, ja, das ist klar. Aber ich frage mich trotzdem an dieser Stelle und auch mit Venezuela, ja, mit dieser Erfahrung, ob nicht eigentlich eine offensivere Umgang, was jetzt nicht heißt Militäraktion, das ist klar, das ist katastrophal dann, ja, aber auch rhetorisch, politisch irgendwie, weiß ich nicht, ob das nicht vielversprechender wäre als vermeintlich diese Gesten des guten Willens. Das ist eine gute Frage. Also zum einen will ich darauf antworten, wie du sagst, genau, der Handlungsspielraum praktisch ist super beschränkt. Sie haben keinerlei große militärische Druckmittel. Es gibt ein Druckmittel, das sie haben, das haben sie noch nicht angedeutet. Aber die USA werden wissen, dass sie es haben. Und zwar, das ist Thema Migration. Es gab die Bootskrise in Mariel 1994 und auch 1980 zweimal, wo Fidel Castro damals die Gefängnisse geöffnet hat und Zehntausende Kubaner auf selbstgebauten Floßen in Richtung Florida abgeschwommen sind. Das könnten sie wieder machen. Und das wollen die USA auf jeden Fall nicht. Das ist ein Druckmittel, was sie haben. Und natürlich beim Gefängnis eröffnen, natürlich in vorderster Reihe alle Vergewaltiger, Mörder, Schwerverbrecher. Die als Erste raus. Das wäre für Trump der Super-GAU. Wenn ihr das mal googelt, seht ihr zum Beispiel, es gibt Bilder, wo man dann sieht, von Florida aus fotografiert, der ganze Horizont ist voll mit Booten, die ankommen, auf die Küste zusteuern. Das waren 94. 94, ja. Und das würde Trump natürlich die schlimmsten Albträume bereiten, wenn das passieren würde. Damit haben sie aber bisher nicht kokettiert mit diesem Druckmittel. Müssen sie auch nicht, weil die USA wissen, dass es da ist. Sie haben ja zweimal die Erfahrung schon machen dürfen. Aber ansonsten macht Kuba natürlich die Strategie zu sagen, ja, wir sind bereit für Dialog, aber, und das muss man auch sagen, nicht um jeden Preis und nicht irgendwie in Watte gepackt. Also sie haben in ihren Statements schon klar die Ansagen drin, wir haben auch unsere Grenzen und da sind sie stur. Und das ist auch das, was man aus den sämtlichen Gesprächen auch immer hört, von den Berichten hinterher. Und so kenne ich auch die kubanische Regierung, dass sie da ziemlich stur sind bei ihren roten Linien, die sie haben. Und sagen, ja, wir können über alles reden. Und es gibt eine Menge, über die Kuba und die USA reden können, was auch im beiderseitigen Interesse wäre, zum Beispiel eben Thema Migration, Thema Drogenbekämpfung, bilaterale Abkommen, man hat ja eine große gemeinsame Seegrenze etc. pp. Da wurde in den letzten Jahren unter Obama auch einiges gut zusammengearbeitet, was absolut im Interesse der USA war, wo Kuba sagt, das könnten wir auch kündigen, können wir wieder einstellen. Das finden die USA zum Beispiel nämlich gar nicht gut, wenn auf einmal durch kubanische Gewässer alle Boote, die Drogen schmuggeln aus Kolumbien oder Venezuela kommt, unentdeckt wären zum Beispiel. Das haben die Kubaner, arbeiten da weiterhin mit den USA zusammen in dem Bereich. Das klingt erstmal so nach einem Nebenschauplatz, aber ist tatsächlich für die USA auch nicht ganz unwichtig. Das wird immer wieder betont. Das sind Dinge, die könnten wir auch aufkündigen. Wir sind da bereit, mit euch zusammenzuarbeiten. So. Und man macht Zeichen des guten Willens, aber eben nicht um jeden Preis. To be fair muss man sagen, die Gesten, die sie bisher gemacht haben, haben Kuba nicht viel gekostet. Also die 2000 Amnestien passieren regelmäßig in Kuba. 2000 ist eine größere Amnestie, aber jetzt eben auch nicht extraordinär groß. Und auch andere Dinge, das entgegenkommt, sage ich mal, ja, waren eben nicht mit großen politischen Preisschildern behaftet für Kuba. Das heißt, erstmal zu sagen, wir wollen Trump nicht provozieren, wir bleiben sachlich. Übrigens auch im Unterschied zu Maduro, großer Unterschied. Maduro hat ja in den letzten Wochen vor seiner Entführung immer diese Videos gemacht und getanzt und so. Und ein Kollege von mir meint, und ich glaube, der hat da nicht ganz unrecht, das hat Trump auch noch mal extra provoziert. Dass er dann so also wirklich sich da nochmal richtig provoziert, weil er ja dann seine Moves kopiert und nur er tanzen kann, so nach dem Motto. Also das, manchmal spielen ja solche Dinge in der Weltgeschichte auch dann eine Rolle. In dem Fall so absurd, in dieser absurden Zeitlinie, in der wir jetzt leben, möchte ich das in dem Fall nicht ganz ausschließen. Und eben in Kuba im Unterschied dazu hält es eben sehr sachlich, sehr professionell. Die kubanische Diplomatie ist sehr professionell, ist auch dafür bekannt und die ziehen eben ganz klar ihre Linie durch. Mir würde jetzt eben auch nichts viel anderes einfallen. Wenn du eben keine großen Druckmittel hast, militärisch, so, dann braucht man damit auch nicht drohen. Und dann kann man eigentlich nur die Schiene fahren, sich als der Erwachsenen, Anführungsstrichen, im Raum auch öffentlich darzustellen, auch gegenüber anderen Ländern, zu zeigen, wir sind bereit, hier ist alles auf dem Tisch. Und es liegt nicht an uns, wenn jetzt hier irgendwas nicht zustande kommt. Dass dieser Russische Schiff raus durchkam, ist das ein Sonderfall oder inwiefern beweist es diese Möglichkeit, weiterhin Öllieferungen zu kriegen? Das ist die große Frage. Das war bisher ein Einzelfall, also das einzigste Schiff, das bisher durchgekommen ist. Und das war auch vorher, auch Tage vorher schon auf dem Radar der Küstenwache und es war dann klar, dass sie es durchlassen. Jetzt hat Russland noch ein zweites losgeschickt, das soll am 29. April ankommen. Aber die Frage ist genau, werden sich die USA mit einem russischen Tanker anlegen? Das ist eben so das Ding, bisher haben sie es nicht gemacht und ich vermute mal, sie würden das auch nicht in Zukunft machen. Also ich glaube, das ist so das einzigste Ding, wo sie wirklich sagen würden, ja, okay, da wollen sie den Konflikt vermeiden. Sobald der aber unter der Fahne von irgendeinem anderen Land fährt, wird der abgefangen. So. Die Frage ist halt, wie viele Tanker kommen noch? Russland ist, glaube ich, nicht bereit, die komplette Ölversorgung Kubas zu gewährleisten, auch wenn es nur 10 Millionen Menschen sind. Aber wenn man jetzt sich die Nachrichten anguckt, sie haben jetzt gerade ja genug eigene Probleme, was die Ölproduktion angeht. Und das wird natürlich auch nochmal die Frage sein, woher soll das Öl kommen? Also bisher war es eben ein Schiff seit Ende Dezember. Jetzt kommt noch ein zweites, aber das reicht halt alles irgendwie so zum Überleben, aber nicht, dass das, sich da irgendwas ökonomisch entwickeln könnte in Kuba. Und ich würde auch noch mal hinzufügen, dass solange es jetzt auf dem Level passiert, die Versorgung, wird die Krise auch noch deutlich schwieriger werden. Weil jetzt zehren sie immer noch von Reserven, von Deviseneinnahmen, die sie von der Tourismushochsaison hatten letztes Jahr. Und bis Februar, die sind jetzt komplett eingebrochen. Und ich glaube, das dicke Ende der Versorgungskrise für Kuba kommt erst noch. Und darauf spekulieren dann natürlich auch die USA, dass sich die Lage immer weiter zuspitzt. Also ich glaube am 13. April gab es wie würdest du das, ein türkisches Bauschiff, Bauplanschiff ist nach Kuba gekommen. Kannst du darüber mehr erklären und auch ein bisschen über die Beziehung zwischen Türkei und Kuba? Ja, kann ich dir sagen, und zwar, also die Berichte, das ging um so ein Kraftwerkschiff. Kuba hat früher mal so 8 Kraftwerkschiffe von Cardenis Power gehabt. Das ist eine türkische Firma, die, glaube ich, als einzigste Anbieter der Welt eben schwimmende Kraftwerke haben, die sie dann vermieten, die man dann so mieten kann. Die sind so für große Bauvorhaben und Krisengebiete gedacht und Problem halt super teuer. Also es ist halt wirklich mit die teuerste Art, Strom zu erzeugen oder Strom anzukaufen. Aber für Kuba war es eben mal die einzigste Möglichkeit. Und dann sind ihnen, aber dafür haben sie auch gemerkt, das können sie sich auf, das ist kein Dauerzustand, können sie sich nicht leisten. Und dann von diesen 8 waren dann nochmal 2 übrig. Ich glaube, es sind jetzt noch 2, ja, 2 sind aktiv noch, aber es sind keine weiteren dazugekommen. Also dass dann noch eins dazukommt, hat sich als, wurde dementiert von kubanischer Seite. Hätte mich jetzt auch überrascht. Und es sind eben die 2, die noch aktiv sind. Ja, Verhältnis Kuba-Türkei, würde sagen, bilaterale Beziehungen sind gut zwischen Kuba und der Türkei. Nicht übertrieben freundschaftlich, aber man hat Austausch auf ökonomischem Gebiet, eben zum Beispiel mit diesen Kraftwerkschiffen. Es gab mal die Initiative von türkischer Seite, eine Moschee in Havanna zu bauen, die nach dem Vorbild der Öztürk-Moschee, glaube ich, heißt sie, in Istanbul gebaut werden sollte, weil es gibt eine super kleine muslimische Gemeinde. Es ist dann aber nicht zur Umsetzung gekommen, aber die wollten sie den Kubanern praktisch schenken, haben es dann aber eben doch nicht gemacht, warum auch immer. Und ansonsten, ja, sind es, ja, gute bilaterale Beziehungen, wie auch zu vielen anderen Ländern, aber kein übertrieben enges oder freundschaftliches Verhältnis. Ich meine, wir hatten es gerade schon von Russland. So grundsätzlich, ich meine, Kuba ist ja jetzt BRICS-Mitglied. Wie sehr hat sich das, diese Veränderung irgendwie ausgedrückt, als es passiert ist? Und wird das für die Zukunft tatsächlich irgendwie großen Unterschied machen? Was sind quasi die Möglichkeiten, die sich jetzt dadurch eröffnet haben? Also ich muss ganz ehrlich sagen, gar nicht. Die BRICS sind halt ein, ich nenne sie mal einen Debattenclub, aber eben kein großes Bündnis, was jetzt politisch oder ökonomisch irgendeinen Impact macht. Man sieht eben jetzt gerade eigentlich an dem Moment an der Krise in Kuba, wie wenig Einfluss die BRICS eigentlich als Bündnis ausüben, dass eigentlich jeder nach sich selber guckt und dann eben nur bilaterale Beziehungen zwischen den Kuba und Russland oder Kuba und China jetzt am Ende zum Tragen kommen. Aber die BRICS als Bündnis, würde ich sagen, erfüllen nicht die Erwartungen, die an sie gerichtet sind. Und da müsste man tatsächlich nochmal überlegen, ob es da nicht ein anderes Format braucht, wenn man wirklich, sage ich mal, jetzt eine Allianz des globalen Südens oder so haben will. Die BRICS, so wie sie jetzt sind, sind primär ein Austauschforum, wo man sich einmal im Jahr trifft und ein bisschen beratschlagt. Aber konkret handlungsfähig in irgendeiner Form, dass sie zum Beispiel ihre Mitglieder schützen können bei einer Krise, weil daran misst sich dann ja sowas. Halt nicht. Ich hätte eine Frage zu diesen Reformsachen und vielleicht kannst du das, also nicht, dass wir das jetzt verlieren, weil es ist dann irgendwie eine riesige Debatte, aber das ist ja schon auch nicht klein, ja, dass da jetzt Exil-Kubaner Unternehmen besitzen dürfen, dass es auch dieses Außenhandelsmonopol tendenziell aufgeweicht wird und der Devisenhandel liberalisiert wird und so weiter und so weiter. Sind das Maßnahmen, die mittel- bis langfristig wirklich auch nochmal sehr zersetzend wirken können für das Wirtschaftsmodell Kubas und den Sozialismus, sag ich mal? Also wird darüber auch tatsächlich Gruppen, Schichten, Interessen nochmal aktiviert und ihnen Raum gegeben, die wirklich langfristig ein Problem werden können? Ja, also die Idee ist, glaube ich, schon, den USA zu sagen, naja, guck mal, ihr wolltet das ja immer mal haben. Aber, und die USA haben natürlich die Idee, das auch als Einfallstor zu nehmen. Das ist schon klar, dass man, also die Strategie von Obama war ja auch zu sagen, okay, wir wollen jetzt eben Privatsektoröffnung, um da auch Handel durch Wandel, genau, das war so die Strategie. Ob das am Ende so dazu führt oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also umgekehrt kann man auch sagen, andere Länder, China, Vietnam, hätten ohne die Exilgemeinde niemals so die wirtschaftliche Entwicklung nehmen können, die sie genommen haben. Und die große Frage ist bei Kuba, was die Umsetzung angeht. Also ich behaupte jetzt einfach mal, das waren sehr großspurige Ankündigungen, die bewusst großspurig gemacht wurden. Aber man hat oft auch gesehen bei kubanischen Reformen, dass sie dann nicht so umgesetzt werden, wie sie angekündigt werden. Was auch in vielen Teilen sehr problematisch ist, weil einfach Dinge dann immer wieder verschleppt wurden und nicht gescheit umgesetzt wurden, obwohl sie auch einen sehr positiven Effekt hätten haben können. Und bei exilkubanischen Investitionen gehe ich, so wie ich Kuba kenne, davon aus, dass da eine sehr genaue Einzelfallprüfung stattfindet und dass sie dann nach einem Jahr sagen würden, wir haben jetzt 5 genehmigt und gucken uns das mal an. Und dann 3 Jahre später macht man eine Gruppe von 100 und guckt sich die dann an, sodass es der Effekt vielleicht fast schon verpufft und teilweise schon fast eher zu restriktiv gehandhabt wird. Es war eben zum Beispiel bei den Kooperativen so, dass man halt einfach so wenig genehmigt hat, dass es eigentlich keinen Effekt hat. Da hätte man es auch gerade lassen können. So. Und das sehe ich eher, sage ich jetzt mal, am werkeln als das Szenario, dass jetzt da eine unkontrollierte Öffnung stattfindet und auf einmal Kapital von Exilkubanern Kuba überflutet und übernimmt und den Staatssektor aufkauft oder so. Im Gegenteil, die werden sich genau gucken. Also man hat in den letzten Jahren mit der KMU-Öffnung gesehen, dass kleine und mittlere Unternehmen im Privatsektor, dass der Staat da sehr genau guckt, nicht seine Pfründe irgendwie abzugeben, zu verkaufen und über allem sehr die Kontrolle behalten will. Teilweise aber eben auch so stark, dass der Effekt halt deutlich kleiner ist, der wirtschaftlich positive, als er hätte sein können. Das ist eher so das Spannungsfeld, in dem ich das einordnen würde. Und in der jetzigen Situation, mit der jetzigen US-Administration, würden die Kubaner mit Sicherheit keinen wirtschaftlichen Einfluss der USA in einem Rahmen erlauben, der irgendwie dazu geeignet wäre, ihre Souveränität zu untergraben. Umgekehrt können sie aber halt auch nichts anbieten und auch gleichzeitig nicht, hatten sie diese Reform ohnehin geplant. Und ja. Und auf der anderen Seite wird dann natürlich wieder von Rubio die Reaktion sein, zu sagen, naja, guck, ihr kündigt das jetzt mal nur an, aber dann passiert am Ende nichts. Womit er nicht ganz Unrecht haben dürfte dann am Ende. Aber die Kubaner sagen, naja, guck, wir können ein bisschen was machen. Aber am Ende, ja, wird es darauf hinauslaufen. So seh ich das in der Praxis am Laufen. Und andere Sachen, wie zum Beispiel Devisenmarkt, war meines Erachtens absolut überfällig, allein zur Kontrolle der ganzen Devisenströme, weil alles, was bisher war, war halt informell auf der Straße. Und jetzt gibt es erstmal wieder Anreize, dass man Geld auch zur Bank bringen kann oder in einer legalen Wechselstube eintauschen kann, auch als Tourist beispielsweise, womit auch eine Einnahmequelle einerseits erschlossen ist, aber zum anderen eben auch, dass es einen institutionellen Rahmen gibt, was vorher alles auf der Straße war und auch Cash Only, was halt auch auf Dauer schwierig ist, was das Thema Steuer und so weiter angeht zum Beispiel. I can't help but think about that the Cuban Revolution stands in an irreconcilable contradiction with USA. You made the thesis that, and I think that USA doesn't want a chaos there. It doesn't want a sort of complete failed state or a lack of state there because it is 124 kilometers away and this would lead to a proper immigration crisis. And I think that's a very, very fair point actually. Like one cannot underestimate that. Mm. But I'm just thinking that US imperialism is increasingly taking a more reactionary stand, like gradually. Mm. Like you mentioned that Biden, okay, more or less continued with the measures of Trump, a little bit of loosening, but more or less continued it. We see that all over the world, actually with China also, they have continued the trade war, chip war against China continuously. And now Trump is taking a very next level of escalation. And my fear is, or my, I would say, estimation is that this will continue. The aggression against Cuba will continue. And it that means it stands in an irreconcilable contradiction. The US imperialism stands in contradiction with Cuba as socialist model, as an example for of sovereignty for entire Latin America and the entire world actually also. I'm just thinking, like, where would the situation go and how, on the one hand, where would the situation go? On the other hand, what is the situation of the people in terms of how prepared are they? I think this is a very big question also. Like, how prepared are they to defend and to fight for their sovereignty? Wichtiger Punkt noch. Vielleicht auch als Ergänzung, wirklich, was mal das durchspielende Gedanken, die USA machen eine Militärintervention. Wie könnte das kubanische Volk reagieren? Sind sie prepared? Ja. Ja. Wichtiger Punkt, genau, den hatte ich nämlich noch vergessen. Genau, also zwei Aspekte. Der eine ist genau eben, wie weit sind sie bereit zu gehen? So, und was würde in einem Fall von einer militärischen Aggression passieren? Vollkommen richtig, was du sagst, dass es immer aggressiver wird und dass die USA eben mittlerweile, also sagen wir es mal so, in Obama-Biden-Zeiten werden die Kubas allen Wolken gefallen, wenn man jetzt auf einmal sowas liest, wie jetzt Berichte über militärische Vorbereitungen etc. Das war einfach, auch Clinton-Zeiten, war nicht denkbar, seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Ja? Und klar, Trump ist weder kompetent noch hatte irgendwelche Skrupel, aber eben die Angst vor einem kompletten Zusammenbruch, die hat er schon, wegen der Folgen für seine Wahlergebnisse und für die ganze Republikanische Partei dann auch in der Folge. Das will man schon vermeiden. Das ist, glaube ich, so der Korridor, in dem das Denken der herrschenden Klasse in den USA jetzt im Moment gerade so operiert. Also wie kann man das erreichen? Die ideales Szenario wäre eben venezolanische Lösung. Man würde irgendjemanden finden, der bereit ist, mit den USA gut zusammenzuarbeiten, dann politisch machen kann, was er will, mehr oder weniger, aber vor allem geopolitisch aligned ist. Man spricht da auch von Regime Alignment oder so, habe ich schon mal gelesen. Ja? Also, dass sie praktisch geopolitisch die Vorzeichen wechseln. Wichtiger Punkt da auch noch zu ergänzen, China und Russland spielen da eine große Rolle, weil die wollen die USA auf jeden Fall draußen haben. Das ist ihnen ein ganz großes Dorn im Auge bei Kuba heute, dass sie mit China und Russland zusammenarbeiten auf verschiedenen Ebenen, militärisch, politisch, ökonomisch. Und allein ja schon, was China im Panama-Kanal gemacht hat, ihr Engagement da war so absolutes No-Go. Und dass sie mit Kuba so eng zusammenarbeiten, wollen sie auf jeden Fall ändern. Was gleichzeitig auch ein Punkt ist, wo ich sage, das wird nicht passieren mit Kuba. Die Kubaner werden sich nicht ihre Außenpolitik diktieren lassen. Das ist so, ich sehe keine diplomatische Lösung, wo man irgendeine Interessenkonvergenz finden würde bei diesen Fragen, die den USA so wichtig sind, die nämlich die großen geopolitischen. Also ich sehe es nicht, aber das ist so die, das sind so, glaube ich, so die Blöcke, die da eben so im Raum stehen, auf kubanischer Souveränität und auf US-amerikanischer eben Alignment mit US-amerikanischer außenpolitischer Agenda, wenn man schon keinen kompletten Regime-Change machen kann. Genau. Die Frage ist dann, wie sähe so eine Eskalation aus, wenn man dann doch sagt, okay, Diplomatie hat alles nichts gebracht, lass es uns doch mal versuchen. Kuba ist bestimmt einfacher als Iran, wird schon alles gut gehen. Wie sähe das aus? Also ein Szenario, das ich mir vorstellen könnte, wäre eben der Versuch, Venezuela zu kopieren. Das heißt also, zu versuchen, mit einer Spezialkräfte-Einsatztruppe irgendwie in die Regierungsgebäude einzudringen und dort dann Díaz-Canel und Raúl Castro, das wären so die zwei Spitzenfiguren, sie würden safe Raúl Castro versuchen zu entführen, weil der eine ganz wichtige symbolische Funktion hat. Díaz-Canel ist austauschbarer als Raúl Castro, muss man einfach sagen, und auch unpopulärer. Die beiden zu entführen oder zumindest Raúl Castro zu entführen, um dann zu sagen, so, jetzt, dann aber. Was würden die Kubaner machen? Die würden seine Rückführung fordern, aber es würde halt auch keinerlei Änderungen bringen. Ich sehe es nicht, wie dann, was sich dann, sag ich mal, von kubanischer Seite her aus ändert, weil genau darauf die Kubaner auch vorbereitet und eingeschworen sind und eben Kuba auch als monolithischer Block politisch funktioniert nach außen hin. Also alle Differenzen innerhalb der Partei werden intern besprochen und nach außen hin ist man einig, vertritt eine klare Linie, hat ein System von demokratischem Zentralismus etc. pp. Das ist nicht Venezuela. Mit verschiedenen Interessengruppen, die teilweise sehr undurchsichtig agieren und unterschiedliche Kompetenzen haben. Kuba funktioniert eben da ganz anders. Dann wäre die Frage, okay, geht man da noch einen Schritt weiter? Versucht man dann die Verelendungsstrategie weiterzuführen, indem man zum Beispiel Kraftwerke angreift? Das habe ich auch schon mir überlegt, das könnte ein großes Risiko sein, dass sie dann sagen, okay, wir versuchen dann auch mal den Protest auf der Straße anzufachen, indem wir einfach Ölraffinerien und Stromerzeugung zerstören. Und dann gucken, wie lange die Kubaner unter den Bedingungen durchhalten. Das wäre eine Möglichkeit, die vielleicht nicht so unwahrscheinlich ist. Also sie würden auf jeden Fall weitergehen müssen in der militärischen Eskalation, als sie bei Venezuela gegangen sind. Es würde blutiger werden, es würde brutaler werden und es würde, blutiger und brutaler auf jeden Fall werden. Weswegen man vielleicht da auch ein bisschen noch zurückschreckt, nicht so sehr, weil man das da jetzt ethische Bedenken hat, sondern aufgrund der Folgen, die das eben auch für mit Blick auf das Verhältnis zum Rest Lateinamerikas auslöst, weil man kann sich vorstellen, weder Lula noch Mexiko noch Kanada wären da jetzt in irgendeiner Form erpicht, dann so einen Nachbar zu haben, der entsprechend dann so direkt vor seiner Küste agiert, dann würden, das würde halt alle Prozesse, sage ich jetzt mal, was Austritt aus Handelsbündnissen angeht, was eigene Aufrüstung angeht oder was Abkapselung von den USA angeht, weiter beschleunigen. Das ist der politische Preis, den das Ganze hätte. Plus natürlich Migration. Gefängnisse öffnen, Bootskrise, wissen Sie auch, dass wenn Sie so weit gehen, dass Kraftwerke zerstört werden, werden die Kubaner natürlich auch ihre Trümpfe zünden und das mit dem Preistag versehen. Und das andere ist, wenn Sie dann noch weitergehen würden, die nächste Eskalationsstufe wäre ja dann eine Vollinvasion. Also dann zu sagen, okay, wir machen jetzt wirklich Schweinebucht in groß und machen Landungsboote und versuchen jetzt zumindest mal die Hauptstadt oder so einzunehmen. Und da ist die kubanische Reaktion der Volkskrieg, Guerra de todo el pueblo, also dass sie die Möglichkeiten haben, praktisch die gesamte erwachsene Bevölkerung unter Waffen zu setzen und dann auch entsprechend dezentral zu koordinieren und einzusetzen über die Revolutionskomitees und andere Strukturen, die sie da haben. Verteidigungsräte gibt es auf nationaler, provinzieller, kommunaler Ebene, um dort eben entsprechend in Guerilla-Manier Widerstand zu organisieren. Die werden sich natürlich genau angucken, was im Iran passiert, das ist auch klar. Thema Drohnen und wie man eine F-35 abschießt mit einfachen Mitteln, solche Dinge. Und natürlich versuchen, mit Guerillataktik da entsprechend gegenzuhalten. Das ist so die kubanische Verteidigungsdoktrin, was sie auch ganz offen sagen. Und es gibt, sie haben jetzt auch so ein bisschen lanciert, ich glaube, wie haben sie es formuliert? Irgendein Diplomaten kubanischer gesagt, ja, wir können übrigens nicht ausschließen, dass wir schon gewisse Teile der Bevölkerung bewaffnet haben. Genau sagen kann ich es nicht, aber ausschließen, dass es so ist, kann ich es auch nicht. So hat er es, glaube ich, gesagt. Also damit will man natürlich auch entsprechend Druck aufbauen, zu sagen, okay, wenn ihr jetzt irgendwo reinkommt, dann ist der Volkskrieg vielleicht schon dann sehr schnell da vor eurer Haustür und dann könnte das schwieriger werden. Das ist so die Abschreckungsstrategie, die Kubaner eben fahren. Und man muss auch dazu noch wissen, ein wichtiger Fakt, Kuba ist wie ein Schweizer Käse untertunnelt. Die haben in den 60er Jahren sich von Vietnam die Strategie mit den Tunnelbaus abgeguckt. Also dass du sozusagen einerseits Militärgerät unterirdisch hast, aber eben auch so für Infanterie und so. Und es gibt halt ein riesiges Tunnelnetz, keiner weiß genau wie groß, aber das anscheinend sogar Havanna bis Santiago verbinden soll. Also dass du Panzer sozusagen einmal von Osten nach Westen transportieren kannst. Ähnlich wie beim Ho Chi Minh-Pfad, dass sie dann plötzlich irgendwo auftauchen würden, wo man sie nicht erwartet. Das haben sie alles in den 60ern aufgebaut. Teilweise siehst du auch die Tunnel noch, also als Zivilschutzbunker, die sieht man noch. Aber eben halt auch die versteckten militärischen Tunnel haben sie weiterhin. Und das ist also im Prinzip, Strategiedoktrin wäre, Vietnam zu kopieren. Ja. Welche Kontakte gibt es denn eigentlich jetzt zu Vietnam? Es gibt ja diese sehr emotionalen Bilder auch. Über Fidel war, glaube ich, vor 1974 auch da auf diversen Panzern und sonst was an der Front abgebildet. Und ich habe gehört, es ist, weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist auch enorm oder eine größere Hilfslieferung aus Vietnam gekommen, dass da irgendwelche Geldsammlungen mit Millionen Dollar, ich irgendwie sowas, habe ich mal irgendwo gesehen. Ja, ja, ja. 15 Millionen haben sie gesammelt. Schon ordentlich, dafür, es war, ja, ja. Dafür, dass es halt rein zivilgesellschaftlich war. Volkswirtschaftlich ist es jetzt nicht so das Riesending, aber es war halt eine rein zivilgesellschaftliche Spende, die sie da gesammelt haben. Und es gibt... Wie ist das organisiert, weißt du? Ja, ja, das sind Massenorganisationen, ähnlich wie in Kuba auch, über Gewerkschaftsverband, wie man das auch in der DDR gemacht hat, ja. Geld für Vietnam sammeln, FDGB und so. Und genauso haben die halt auch ihre Massenorganisationen, wo sie dann halt einfach in den Betrieben so gesagt haben, hier wollt ihr mal was für Kuba in den Topf werfen. Und bei 100 Millionen Vietnamesen, wenn jeder ein bisschen was reinwirft, dann kommt man dann schon auf so ein kleines Sümmchen. Muss ja dann nicht viel sein pro Person. Genau. Und ja, Vietnam und Kuba haben ein super freundschaftliches Verhältnis. Ich würde sagen, noch enger als mit China, weil es eben diese gemeinsame Geschichte gibt mit den Staatsbesuchen, Vietnamkrieg und Fidel Castro, Ho Chi Minh waren ja auch eng befreundet, auch persönlich. Den Draht hatte jetzt kein Fidel Castro nicht zu irgendeinem chinesischen Anführer in der Form, wie es mit Ho Chi Minh der Fall war. Und darüber hinaus gibt es regelmäßige Konsultationen, die gibt es auch mit China, auf Parteiebene zum Thema Reformprozess, ideologischer Austausch, ideologische Arbeit, wie mache ich meinen sozialistischen Staat im 21. Jahrhundert, wo dann jeder so seinen Vortrag hält und dann kann man so gucken, wie machen das die anderen und so. Übrigens auch die SPD ist da auch dabei. Habe ich neulich erst erfahren. Ja, tatsächlich, die SPD hat einen ideologischen Austausch mit der PCC. Keine Ahnung, was da besprochen wird, aber die sind da über irgendwelche Kontakte von der Sozialistischen Internationalen da irgendwie mit Bunde. Aber das mit China und Vietnam ist eine andere Ebene nochmal. Das ist wirklich dann nochmal Partei-zu-Partei-Ebene und geht es auch um Wirtschaftstransformation und so. Das besprechen sie, glaube ich, eher weniger mit der SPD. Genau. Und da gibt es eben sehr engen Bund mit Vietnam. Man kann sagen, es ist eine strategische Partnerschaft, kann man sagen. Ich glaube, so nennen sie das auch. Und ich würde sagen, also der engste Verbündete Kubas ist Russland. Es gibt kein anderes Land, mit dem sie jetzt so eng politisch auch, sage ich jetzt mal, auf Ebene der Führungsebene, zwischenmenschlich und so weiter, so eng zusammenstehen wie Russland. Die Kubaner sagen immer, also ich habe ja mal Auslandssemester in Kuba gemacht und da auch mit ehemaligen Diplomaten über das Verhältnis, die in der Sowjetunion schon waren, zu Russland gesprochen. Und sie haben mal gesagt, auf die Russen ist immer Verlass. Da wissen wir genau, welche Knöpfe man drücken muss, dass da entsprechend auch Hilfslieferungen kommen und so weiter. Das ist mit China und anderen Ländern nicht so in dieser Form. Und es können natürlich auch viele Kubaner Russisch. So. Und das ist sozusagen der engste Partner, würde ich sagen, wie man jetzt auch mit den Öllieferungen wieder sieht. Direkt danach kommt aber dann schon Vietnam. Also Vietnam würde ich tatsächlich als zweitengsten, auch historisch gewachsenen Partner, / Bruderland, sehen. Genau. Ich hätte uns noch ganz kurz gefragt, gibt es nicht auch eine chinesische Minderheit oder eine Gruppe in Kuba? Oder? Ja, es gibt, also in Kuba im Genpool sind 600.000 Chinesen drin, die auch teilweise noch chinesische Nachnamen haben. Es gibt einen Chinatown in Havanna mit einer chinesischen Zeitung. Leider haben sie das Kochen verlernt, das Chinesische, davon ist nichts mehr übrig. Und die Zutaten haben sie auch nicht mitgenommen und die Gewürze. Aber es ist eine gemeinsame Geschichte dort über die Arbeiter, die im 19. Jahrhundert Vertragsarbeiter verschleppt und angelockt wurden, um auf Kuba zu arbeiten. Und das ist auch ja, eine gemeinsame kulturelle Basis mit China, die immer wieder hofiert wird. Für China ist es jetzt nicht so außergewöhnlich. Es gibt es ja in ganz vielen Ländern, auch in den USA zum Beispiel und anderswo chinesische Communities. Aber für Kuba war das immer auch wieder eine Brücke, nach China rüberzuschlagen. Ja. Ich habe eigentlich auch noch eine Frage. Also so ein bisschen globaler nochmal diese Donroe-Doktrin und quasi die nationale militärische Sicherheitsstrategie der USA für Lateinamerika, westliche Hemisphäre. Siehst du da, also weil, okay, jetzt nach all dem, was wir gesagt haben, so wie das für mich klingt für Kuba, dass der Ausweg besteht eigentlich darin, dass sich international in dem Kräfteverhältnis etwas verändert. Mhm. Also es muss eigentlich irgendwie auf eine Zuspitzung hinauslaufen, an irgendeiner Front des internationalen Klassenkampfs, sage ich mal, oder eine Veränderung eintreten, die die USA dazu zwingen, das auch anders zu machen oder abzurücken von ihrer aggressiven Politik. Mhm. Und da stellt sich für mich zuallererst die Frage, inwiefern gibt's da, siehst du da potenzielle Tendenzen gegenwärtig in Lateinamerika dieser aggressiven Politik der Donroe-Doktrin quasi auch Stiche zu versetzen oder irgendwie da was zu verändern. Eher nachdem, wie das jetzt, wie glatt das durchging, in Anführungsstrichen in Venezuela, hatte ich eher den Eindruck, sieht düster aus. Also. Ja, ist auch mein Eindruck. Man hat halt in den letzten Jahren in Lateinamerika, man sagt immer, es gibt immer das Pendel, schickt man nach links, mal nach rechts in Lateinamerika. Da wäre mal eine Reihe linke Regierung gewählt und dann werden die wieder abgewählt mit der rechten Regierung. Jetzt schwingt es eben eher wieder nach rechts. Wir sehen halt, großes Problem, Lula ist sehr schwach. Der hat eigentlich mal eine integrative Funktion gehabt für linke Regierung in Lateinamerika, also auch um so ein gewisses koordiniertes Handeln und so weiter mit voranzutreiben. Das hatte ja Chavez lange Zeit, aber dann eben auch dann Lula. Das macht er jetzt so nicht mehr in seiner jetzigen Präsidentschaft, weil er eben alt und schwach ist. Ich kann es nicht besser ausdrücken. Ja, er ist einfach ein Schatten seiner selbst, muss man sagen. Und niemand, der so wirklich da, sage ich jetzt mal, als Leader in diese Fußstapfen tritt und sagt, okay, wir treiben jetzt noch mal die lateinamerikanische Integration von links voran. Das, was jetzt passiert ist in Venezuela, das wäre das vor 15 Jahren passiert, hätte es einen viel, viel, viel größeren Backlash gegeben durch die ALBA, durch die ganzen viel besser funktionierenden Organisationsstrukturen. Damals hat auch Venezuela viel mehr Öl geliefert an andere Länder noch, die dann auch gesagt haben, die darauf wollen wir eigentlich auch nicht verzichten und die dann auch was zu verlieren hatten, sage ich jetzt mal auch physisch, und auch Anreize hatten. Auch kubanische Ärzte waren noch ein größeres Thema, da wird ja auch gezielt Druck ausgeübt, die aus den Ländern rauszubringen, macht Rubio ja, indem er die Länder einschüchtert. Das ist alles schon, so wie das auch funktioniert, dass Rubio zum Beispiel jetzt nach 50 Jahren die Ärzte aus Haiti rausgebracht hat, ist schon ganz klares, obwohl die Regierung das eigentlich nicht wollte, ja, ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass da wenig Widerstand momentan zu erwarten ist. Also ich sehe es, was Lateinamerika angeht, sehr pessimistisch. Ich sehe es nicht, ich hoffe, ich irre mich und da passiert noch was, aber so wie es jetzt aussieht, haben sie gerade relativ leichtes Spiel in ihrer eigenen Hemisphäre, wohlgemerkt. Wie es eben global weitergeht, Stichwort Russland, China, Nahe Osten, ist eben ein ganz anderes Blatt und eine ganz andere Frage. Aber in Lateinamerika selbst sehe ich relativ wenig Widerstand sich entwickeln. Ich würde da anschließen, gar nicht als Frage, sondern eher, also nochmal so zu kommentieren ist, wir haben schon irgendwie einen riesigen Unterschied, wenn wir uns zum Beispiel den Iran anschauen, der wirklich eine militärische Stärke hat, die fähig ist, Widerstand zu leisten. So selbst der Irak hatte ein wirkliches Militär. Wenn du dir Lateinamerika anguckst, so all diese Länder haben quasi ein symbolisches Militär, das im Stand ist, gegen irgendwie Drogendealer und so Kartelle zu kämpfen, aber für mehr sind die nicht ausgebildet und nicht ausgerüstet. Und Kuba gilt schon als Regionalmacht in Lateinamerika. So, das ist quasi, also das ist die Situation, die wir da sehen. Die einzigen zwei Militärmächte sind die USA und Kanada. Hm. So, der Rest sind quasi, also die Polizei von New York hat mehr militärische Fähigkeiten als viele dieser Länder. So, das ist das Level, von dem wir hier reden. Deswegen ist da natürlich so geopolitische Solidarität oder irgendwie Statements sind was passieren kann. Aber mehr ist da nicht drin. Mhm. Also so ein... Wer will intervenieren? So, es gibt keine Sowjetunion mehr, die sagen kann, wir schicken jetzt Atomwaffen hin, um Druck auszuüben. Ja. Und meines Erachtens war es halt auch ein Riesenfehler, um direkt da anzuknüpfen, dass man halt die ganzen Jahre, wo die lateinamerikanische Integration relativ gut lief, das nie auf eine höhere Ebene gehoben hat. Zu sagen, okay, gehen wir doch mal über wir verstehen uns gut und schicken ein bisschen Erze, ein bisschen Öl hinterher hinaus und machen Institutionen, machen Verteidigungsrat, überlegen, wie wir unsere Interessen auch materiell absichern können. Die ganze Alba-Geschichte war nie irgendwie untersetzt, genauso wenig wie die BRICS untersetzt sind. Es war immer nur Absichtserklärung und Wirtschaftsverträge für Schönwetterzeiten, sage ich mal. Man hat sich nie darauf vorbereitet, dass es da irgendwie mal Widerstand geben könnte dagegen. Man hat immer gedacht, es wird ja alles geduldet und dann machen wir es halt einfach. Und so ist es dann halt auch relativ schnell auseinandergenommen worden. Okay. Marcel, vielen herzlichen Dank. Es ist beeindruckend, was du immer alles abrufen kannst und wie du die Sachen zusammenbringen kannst. Eine große Freude, dich hier gehabt zu haben.